Kundgabe 5972. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.6.1954. Scheinbare Ruhe. Ungewöhnliche Kraft. Kommen des Herrn. Die Treue, die ihr mir beweiset in der letzten Zeit vor dem Ende, will ich euch lohnen durch ungewöhnliche Kraftzufuhr, so dass euch auch das Schwerste erträglich dünkt, dass ihr fähig seid, auszuharren, bis ich selbst komme, euch zu holen. Und ihr werdet die Liebe eures Vaters offensichtlich erfahren. Ihr werdet meine Gegenwart spüren und darum in jeglicher Not zu mir kommen. Ihr werdet so innig mit mir verbunden bleiben, dass ihr furchtlos und siegessicher das Ende erwartet und nur noch geistig denket, das heißt, alles Erleben im Hinblick auf die geistige Entwicklung betrachtet und daher auch verstehet, warum alles so kommet, wie ihr es erlebet. Und ihr werdet sehen, wie leicht auch das Schwerste ist, so ihr euren Weg geht mit mir. Darum braucht keiner die letzte Zeit zu fürchten, der sich mir verbunden fühlt, der mein sein will und mich niemals ausschaltet, was er auch beginnt. Das Weltgeschehen geht seinen Gang, scheinbar tritt Ruhe ein, doch es ist nur die Stille vor dem Sturm, der hereinbrechen wird, und zwar dann, wenn er am wenigsten erwartet wird. Denn der Satan wütet unter der Menschheit und er gibt nicht eher Ruhe, bis er alles aufgestört hat. Bis es ihm gelungen ist, die Menschen zu verwirren, dass sie sich mehr und mehr gegeneinander wenden, dass sie kämpfend sich gegenüberstellen, dass sie sich in Lieblosigkeit überbieten und ihm dadurch große Macht geben, die er wahrlich nützet in erschreckender Weise. Und die meinen werden besonders angegriffen werden von ihm, der die Menschen aufhetzet, dass sie euch verfolgen sollen um eures Glaubens willen. Die meinen werden erschrecken und ängstlich werden, doch so wie sie nur meiner gedenken, geht ihnen schon die nötige Kraft zu und sie nehmen nun den Kampf auf, denn sie wissen, dass sie kämpfen für mich, dass ich aber als Heerführer ihnen vorangehe, dass sie an meiner Seite streiten und den Kampf nimmermehr verlieren können, selbst wenn ein zahlenmäßig weit stärkerer Feind ihnen gegenübersteht. Wer mir nur treu bleiben will, der wird es auch können, denn ihn verlasse ich nicht, und er geht wahrlich nicht leer aus, so er sich an mich wendet um Kraft und Beistand. Denn wessen Wille mir gehört, der ist schon mein, und diesen lasse ich nimmermehr in die Hände meines Gegners fallen. Ihr Menschen müsstet mit Sicherheit rechnen mit einer schweren Zeit, die vor euch liegt und eure Kraft voll und ganz erfordert. Doch ihr werdet nicht ungewarnt bleiben, es wird euch immer wieder Kunde zugehen von oben, und ihr werdet daraus schon Kraft schöpfen können, wenn ihr sehet, wie sich alles erfüllet, was ich euch vorausgesagt habe. Es wird euer Glaube immer stärker werden, und in Zuversicht werdet ihr daher auch mein Kommen erwarten, und wahrlich nicht vergeblich. Denn so die irdische Not unerträglich zu werden droht, werde ich euch holen und euch den Händen eurer Feinde entreißen. Sie werden nicht den Sieg über euch gewinnen, denn ich werde meinen Gegner binden und alle, die ihm hörig sind, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.